Ich bin Stanislaus Stanzi, Stanzer im VEB Berliner Großstanze. Dieses Lied ist all denen gewidmet, die tagtäglich im Licht der Öffentlichkeit stehen und trotzdem sie ihrem eigenen Stil finden. Jetzt kommt meine große Stunde. Als Arbeiter vom Dienst, man braucht mich außer manchem Grunde, weil ich echt in der Sache stehe. Man braucht mich außer manchem Grunde, weil ich echt in der Sache stehe. Und tanze ich auch nach manchen Pfeifen. Man sieht mich fern, man sieht mich nah. Braucht nur die Ärmel hochzustreifen und schon bin ich dicke da. Brauch nur die Ärmel hochzustreifen und schon bin ich dicke da. Also Leute, ich will mir nicht aufdrängeln, aber ich muss noch was loswerden, was meine Karriere als Arbeiter vom Dienst anbelangt. Angefangen hatte damit, dass ich meine Lippe riskiert habe in der Betriebszeitung. Ich hatte echt was zu mosern bei der Fertigung und der Technologie von unserer Patentmuffen. In aller Unbescheidenheit, das Ding hat gesessen. Aber 2 Tage später werd ich in der BIL gerufen. Nachtigall denk ich mir, jetzt gibt's Sänge. Aber denkste, ganz die freundliche Alemann, der Ober-BILer stellt mir den Direktor vor, dabei kannte ich den schon von's ND. Naja, und nun der Direktor. Lieber Kollege Stanzi, der Minister will unseren Betrieb besuchen und sich dabei auch mit den Arbeitern unterhalten über die Erfüllung von Beschlüssen und ob es Vorschläge aus den Reihen der Arbeiter gibt. Sie sind uns bekannt als ein kritischer, bewusster, junger Arbeiter. Zeitmangel, Bankett, Ökonomie der Zeit, pipapo. Sie drückten mir einen Zettel in die Hand und sagten, sie wüssten schon, was der Minister hören wolle. Naja, ich war stolz. Und ich hab den Text gelernt. Je bimst halt den! Ja, und am nächsten Tag habe ich dann das Ding mit meinem Direktor gedreht. Rein zufällig wurde der Minister an meiner Stanze vorbeigeschoben. Alle taten natürlich unheimlich auf ahnungslos und das Gespräch war Mords. Alle freuten sich. Der Minister über das unkomplizierte Gespräch, das ihm viel gegeben hätte, wie er sagte. Der Direktor, weil ich den von ihm geschriebenen Text so natürlich aufgesagt hatte. Der Ober-BILer, weil unser Minister pünktlich zum Bankett kam, woran unsere Kantinenbesatzung 2 Tage gewerkelt hatte. Und meine Kumpels, weil sie nichts zu sagen brauchten. Und ich sang danach zufrieden im Rhythmus von Zronksen von meiner Stanze. Es geht mir nichts mehr an die Nieren. Jede Situation nehme ich im Nu. Gerade vor den großen Tieren gelang mir jetzt der beste Coup. Gerade vor recht großen Tieren gelang mir jetzt der beste Coup. Naja, und sowas stärkt natürlich Vertrauen und Selbstvertrauen. Und Stanzi war Mode. Aber eines Tages meldet sich das Fernsehen an und zu mir in der Werkhalle schicken sie den Kunden Redakteur. Also, Kollege Arbeiter, so ölverschmiert wie jetzt bleiben Sie mal, das wirkt gut in Farbe. Sie geben morgen ganz spontan eine Stellungnahme für unsere aktuelle Kamera ab. Ich mache Ihnen das mal vor. Also ich sage, die neuen sozialpolitischen Maßnahmen, insbesondere die gravierende Verbilligung der Bermuda-Dreieckbadehosen und der Import ausreichender Anzahl von Golfschlägern haben in allen Betrieben unseres Landes zu neuen Initiativen und zu wiederum neuen Gegenplänen geführt. Ich spreche mit dem Arbeiter XY aus dem Großbetrieb ABC und frage, was ist die Meinung in Ihrem Kollektiv dazu? Und dann antworten Sie: Das ständig steigende Bedürfnis unserer Werktätigen nach Golfspiel und nach Badehosen hat dazu geführt, dass bei einem spontan einberufenen Meeting vor der Werkskantine die Beschlüsse unter Wogen von Begeisterung, die über uns zusammenschlugen und hochhoben, begrüßt wurden. Resolutionen wurden spontan unterschrieben und es wurde sich zu einer Produktionssteigerung zu Ehren des nächstfolgenden gesellschaftlichen Jubiläums verpflichtet. Genau so war's. Naja, und dann hat er neu gesagt, ich soll den Text gut lernen, denn die Sache soll schnell sterben. Was er damit gemeint hat, weiß ich zwar nicht, aber ich hatte einen höllischen Durst. Und auf dem Weg in der Kneipe habe ich laut gröhlend vor mich hingesungen. Ich weiß, dass Sie mich gern sehen. Ich hab bestimmt den richtigen Jargon für Presse, Funk und Fernsehen. Bin ich Löwe im Produktionssalon. Für Presse, Funk und Fernsehen bin ich Löwe im Produktionssalon. Naja, und nun komme ich also in unsere Stammkneipe zum rastlosen Knorpel. Und wer sitzt da schon? Meine Kumpels von der Brigade. Mächtig in Fahrt. Kaum bin ich am Tisch, geht's doch schon los. Fertig gemacht haben sie mich. Wie kannst du dir von so'n Eier die vorschreiben lassen, was du spontan von dir gibst? Kick dir doch mal die Sendung im Fernsehen an. So eingepaukt und dressiert quatscht doch keiner. Jedenfalls kein Normaler, höchstens der Leutnant von Schwankiez. Also, die waren besoffen. Sonst quatschen sie so ein dusseliges Zeug nicht. Jedenfalls nicht so laut. Naja, und dann haben sie noch gesagt, mach den das doch nicht immer so einfach. Gib dem mal was zu denken. Zeig's dem. Naja, das hat erstmal mir was zu denken gegeben und dann hab ich eine lange Nacht gegrübelt. Ja, und am nächsten Tag kam dann meine große Schau. Jans Lessig habe ich auf seine Frage etwa so geantwortet: Die sozialpolitischen Maßnahmen finden wir alle Mords. Hut ab vor unserer Partei und Staatsführung, die uns planmäßig dahin geführt hat. Erwartet haben wir sowas, wir haben gut gearbeitet, aber warum sollen wir uns immer lange selber loben? Bermuda, Dreiecksbadehosen, habe ich zwar kaum gesehen und getragen, aber das wird schon seine triftigen Gründe haben, warum die billiger geworden sind. Aber mit so einem Knüller wie die Golfschläger haben wir eigentlich erst zum nächsten gesellschaftlichen Jubiläum gerechnet. Naja, vielleicht habe ich immer mal ein bisschen übertrieben, aber der Reporter hat ganz schön dusselig aus seine Bermudis gekickt. Aus mir einen Schauspieler zu machen, das hat doch wirklich keinen Sinn. Wird man mir auch einen Einlauf machen? Ich geb mich, wie ich wirklich bin.